Abschnitt 6 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Dämmerung, Kapitel 1. Nun, Janek, der Tod hat dir schon sehr tief in die Augen geblickt. Du dachtest, es ist Malaria. Oh nein, nein, das ist eine spezielle Krankheit unsereins. Du wirst sterben an Lungenentzündung zum Beispiel, woran du jetzt beinahe zugrunde gegangen wärst, an Schwindsucht, woran unsere Großen hinsiechen, oder an einem alkoholischen Schlagfluss, wie zum Beispiel Edgar Poe und ich und meine Brüder. Schaski lachte und jeden Augenblick goss er sich aus der Flasche zu. Er war sichtlich stark erregt und seine Erregung steigerte sich bei jedem Glase. Tscherkaski ging im Zimmer auf und ab, blass, elend und abgemagert. Ja, ja, es hat nicht viel gefehlt, dass ich das Jenseits besucht hätte. Er rieb sich die Stirn mit der Handfläche. Na sicher, ich war krank, sehr krank, und jetzt gehe ich herum und gehe und gehe und kann mir gar nicht klar machen und gar nicht unterscheiden, was während der Krankheit Wirklichkeit, Traum, Fieberdelirium war. Plötzlich sah er Scharski scharf an. Um Gottes Willen, sauf nicht zu viel, das macht dich gänzlich krank. Scharski sah finster brütend vor sich hin. Dagegen ist nicht zu helfen. Ich muss trinken, ich darf nicht nüchtern denken, sonst würde ich wahnsinnig werden. Du weißt nicht, was ich diesem ekelhaften Fusel verdanke. Er rückte nahe an Tscherkaski und sprach fast flüsternd. Weißt du, ich habe einmal im Gefängnis gesessen. Man hatte mich im Verdacht, ein Weib vergiftet zu haben. Ich habe es nicht vergiftet, dazu bin ich viel zu feige. Aber weiß Gott, vielleicht hat sie meinetwegen sich selbst vergiftet. Was weiß ich? Ich saß dort einige Wochen. Oh, wie das furchtbar ist, wie furchtbar. Eine Zelle im Umfange eines Quadratmeters. Oben ein kleines, vergittertes Fensterchen, in den Türen eine Öffnung, wodurch man uns den Fraß reichte. Jede Woche eine Portion Fleisch. Was war das für Fleisch? Zerkochte Pferdehaut, Hundsknochen, Katzenrippen und vor allen Dingen als Nachspeise ein Ragout von gemästeten Schwaben. Tscherkaski war stark erregt. Wir saßen zu zweien und liefen in der Zelle herum wie wilde Bestien im Käfig. Und ich denke an den ersten Sonntag, den ich dort verlebt habe. Gegenüber war ein Park, in dem an Sonntagen eine Militärkapelle spielte. Vor einigen Wochen war ich mit ihr dort und wir spazierten in diesem Park. Die Musik spielte und wir waren froh, lustig und guter Dinge. Wir tranken viel, oh, sehr viel. Auch sie trank sehr viel, um die furchtbare Verzweiflung in unserem Herzen zu ersticken. Na, und wir waren glücklich und fröhlich. Denn es gibt keine so tolle Fröhlichkeit und Lustigkeit als die, welche uns die maßloseste Verzweiflung eingibt. Scharski brütete. Na und was? Fragte Tscherkaski. Was? Nichts? Wir gingen in später Stunde nach Hause, langsam, einsilbig und traurig. Plötzlich blieben wir stehen. Die Straße entlang raste eine Droschke im schnellsten Trabe vorbei. In dieser Droschke saß ein betrunkenes Paar. Er hatte seinen Rock auf die Straße geworfen. Ich erinnere mich genau an die weißen Hemdärmel. Sie warf ihre Arme um seinen Hals. Sie sangen ein amerikanisches Nationallied. Du weißt dies mit dem blödsinnigen Text und mit der unsagbar schönen Melodie. Und was weiter? Was weiter? Wieder nichts. Wir haben uns nur tief, tief angesehen. Aber in ihrem Herzen flammte dieselbe Schmerzensloh wie in dem meinigen. Wir standen wie festgenagelt an demselben Ort und sahen zu, wie die Droschke sich immer weiter entfernte. Wir horchten auf das letzte Echo des Gesanges dieses glücklichen Paares und in unserer beiden Herzen wütete ein wilder Neid. Derselbe Zorn, dieselbe Verzweiflung. Warum sind wir so unsagbar unglücklich? Wir haben kein Wort mehr miteinander gesprochen. Wir schämten uns unseres erkünstelten, verzweifelten Frohsinns, Galgenhumors und einige Tage später, du weißt es schon. Tscherkaski saß in tiefem Nachdenken versunken. Ihr habt plötzlich das furchtbare Herzenselend empfunden, sagte er, nicht wahr? Die entsetzliche Verzweiflung, einander das Leben zerstört zu haben. Haha, mein Gott, wie ich das kenne. Aber sage nur, was ist aus deinem Zellengenossen geworden? Oh, er machte 20-mal täglich Promenaden in der Zelle und wanderte und lebte täglich ein ganzes Jahrhundert. Aber einmal blieb er plötzlich vor mir stehen, sah mich mit einem grenzenlos traurigen, stieren, stumpfen Blick an und fragte mich, sagen Sie mir, was ist der Tod? Ich habe mit ihm gespielt, mindestens 40-mal in meinem Leben, denn genauso oft setzte ich mich der Todesgefahr aus. Man hätte mich totschlagen können, mich erschießen, wenn ich mich auf Menschen stürzte, die Revolver in der Hand hatten und ich nichts außer einer starken Faust. Man hätte mich vom Dach herabstürzen können und die Dachrinne zerstören, auf der ich aus dem Gefängnis entkam. Aber ich wusste nicht, was der Tod ist. Jetzt erst. Sie wissen, ich bin ein Einbrecher von Beruf. So ein trauriger Einbrecher. Meine Helfershelfer haben die Ernte zu ihren Gunsten gut geborgen. Sie haben Verstecke, in denen sie keine Polizei findet. Und ich, dummer Esel, der Anführer und der Sündenbock dieser Bande, ich werde es büßen. Mindestens 20 Jahre Zuchthaus. Und das ist viel schlimmer als der Tod. Und deshalb denke ich das erste Mal an die Todesstunde. Sagen Sie mir, was das heißt, sterben. Aber ich sehe, dass du müde bist. Vielleicht soll ich dich ruhen lassen. Wie? Tscherkassky legte sich auf das Sofa lang hin. Nein, nein, durchaus nicht. Der Tod hat mir so heiß, so nah und so lockend in die Augen geblickt, dass ich ihn jetzt nicht mehr fürchte. Ich denke nur, ein Augenblick kann fürchterlich sein, und zwar der, in welchem sich die Seele vom Körper losreißt, sie noch an denselben gefesselt ist. Sie reißt sich Stück für Stück los in den entsetzlichsten Qualen. Endlich wird sie frei, sieht alles, empfindet alles und umkreist weinend den ehemaligen Sitz. Kommt ein großer Gott und sagt, Lazarus, stehe auf. Dann vereinigt sich die Seele wieder mit dem Körper. Aber jetzt gibt es keine Götter auf Erden. Wird die Seele frei, dann ist es zu Ende. Lange Zeit herrschte ein tiefes, totes Schweigen. Tscherkassky stand auf und ging umher. Plötzlich sprach er, »Und was ist aus diesem Einbrecher geworden?« »Er hat sich langsam an den Tod gewöhnt. Man hat ihn wirklich zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er hat das Urteil mit Ruhe und Würde eines hartgesottenen Verbrechers angehört. Und dann lächelte er. Es war ein schwüler Tag. Die Fenster im dritten Geschoss waren offen und im Nu, bevor man es hindern konnte, sprang er mit einem Satz auf das Hofpflaster. Na und? Kein Und, er war auf der Stelle tot. Na und du? Ich? Man hat mich an demselben Tage freigelassen, weil man keine Beweise gegen mich hatte. Ja, ja, man hat mich freigelassen, aber die Untersuchung dauert weiter. Inzwischen lebte ich in der drohenden Angst, dass man mich wieder einstecken könnte, dass ich in die boshaften, hinterlistigen Augen werde schauen und in ihnen werde meinen Tod lesen müssen. Den Tod des Einbrechers, den ich nicht ein halbes Jahr hätte aushalten können. Tscherkassky stützte den Kopf auf seine Hand. Na und was? Wieder nichts. Ich fing an zu trinken, sonst wäre ich verrückt geworden. Tscherkassky lag bewegungslos auf dem Sofa und schloss die Augen. »Und, hat dir der Fusel geholfen?« »Und wie! Ich trank unaufhörlich und niemals habe ich solche Herrlichkeiten erlebt wie damals. Wenn die Dämmerstunde anbrach und ich mit der Majestät eines Königs die Häscher erwartete, die mich jeden Augenblick aus meinem Haus herausschleppen konnten, um mich einzuschließen in der engen, stinkenden Zelle.« Da schuf ich meine mächtigsten, meine heiligsten Werke. Wozu sie niederschreiben, sagte ich mir, wozu und für wen. Aber ich war unendlich glücklich, dass aus dem Feuerbusch meines Herzens solche Flammen gegen den Himmel emporloten. Und die Gottesstimme aus mir sprach. Erinnerst du dich an den letzten Abend und an meine Symphonie? Sieh mal, damals war sie entstanden. nur etwas weit fürchterlicheres, etwas, was mit Folterzangen die Nerven aus dem Leibe reißt. Er brütete lange vor sich hin und sagte nach einer Weile, denn es gibt einen Schmerz, einen solch tödlichen Schmerz, den nichts wiedergeben kann, weder Wort, Ton noch Farbe. Verstehst du, man schleppt dich an den Galgen, von beiden Seiten je ein Soldat. Man öffnet deine Zelle, du sollst sie verlassen. Du weißt nicht, wohin man dich führt, obwohl du ganz genau weißt, dass du in einigen Minuten im Schoße Abrahams ruhen wirst. Ein wundervolles Morgenrot, zu ungefähr 6 Uhr. Es dämmert leise, die Erde ist hart gefroren und der Reif bedeckt alles. Es ist dunkel, selbstverständlich auf den Korridoren. Du weißt nicht, dass da draußen Frost und Reif ist, aber du ahnst alles und du weißt alles. Plötzlich wirst du auf den Gefängnishof geführt. Du siehst nichts, nur Augen, Augen, Augen. Verwunderte, neugierige, boshafte, schreckerfüllte, kalte, geschäftige und dann wieder mitfühlende Augen. Augen, nichts als Augen. Dann siehst du nichts mehr als Nebel, nichts als Nebel. Eine Sekunde dauert eine Ewigkeit, aber es wundert dich nicht mehr. Eine Minute im Gefängnis dauert länger als ein ganzer Tag. Und wieder siehst du etwas, zwei Menschenreihen. Nein, nicht Menschen, nur fürchterlicher und raubgieriger, vor Hass und Neugierde kranker Augen. Augen, Augen, Augen. Plötzlich bleibst du stehen, bis man dich zerrt und schleppt. Und in einem Nu das entsetzlich klare Bewusstsein. Das ist der Henker, der Henker. Die Beine schlottern, das Gehirn ist schon gänzlich irrsinnig. Man stellt dich hin, du fällst, man hebt dich auf und vielleicht legt man dich wieder nieder. Aber das weißt du nicht. Man bindet dir die Augen, denn du fühlst wenigstens, dass deine Augen eine Binde durchfressen und deine Augen schreien noch einmal um Mitleid, dass sie noch einmal das Sonnenlicht sehen könnten. Und in diesem Augenblick ein Sausen, wie das Brüllen des jüngsten Gerichtsorkans. Ein Schrei, nicht von dieser Welt, und das Brechen und Bersten niedergeschmetterter Erden. Und dann ist's vorüber. Genug schon, genug! Tscherkaski sprang plötzlich auf. Scharski war kalt und ruhig. Das alles habe ich durchlebt, das alles habe ich geschaffen, als ich mit mir allein war, ohne Klavier und ohne einen Bogen Papier. Ich habe es in meinem Herzen, in meiner Seele, in meinem Gedanken geschaffen. Und das genügte mir. Ich war glücklich, dass niemand hören konnte, was Gott zu mir gesprochen hat. Sie schwiegen lange. Ich habe damals dort so unsagbare Lust erlebt, die meinen ganzen Leib mit dem Schauer eines wütenden Schmerzes durchbebten. Die ganze Welt wurde zu Ton und Klang. Und plötzlich eröffnete sich vor meinen Augen das innerste Wesen des ganzen Seins, im Klang. Denn diese Musik, welche wir schaffen, ist nur ein lügnerischer Schein. Das ist nur die Spreu, die wir von unserem Gehirn wegschütteln. Diese Musik, das ist die trügerische Maya, der Schleier, welcher das Bild zu Sais verdeckt und hinter dem ein Ozean von unbekannten Klängen wogt. Klängen, die man nur in ganz anderen Dimensionen hören kann. Diese Visionen waren grässlich, und ich habe diese Klänge gesehen. Sie wurden zu ungeheuerlichen Gespenstern, fantastischen Riesengestalten, schreckenden Höllenbestien, zu unerhörten Phantasmagorien, die man nur im Delirium oder in einem Opiumtraum sehen kann. Damals, oh damals, fühlte ich mich als der Schaffende, der Seher, der Deuter. Ich erinnere mich, einmal einen grässlichen Schrei gehört zu haben. Die Erde und der Himmel hatten geschrien, und dieser Schrei warf die Planeten aus ihren Bahnen heraus. Aber das kann man nicht in Worten sagen. Das ist mein Allerheiligster, Allmächtigster, du. Das, was ich jetzt aufs Papier geworfen habe, das ist nur eine lächerliche Karikatur dessen, was ich erlebt, erschaut und gehört habe, was sich mit einem Lavastrom über mein Gehirn ergossen hat. Scharski sprach leise, geheimnisvoll, hastig und abgerissen. Man hat an mir ein furchtbares Verbrechen begangen. Ich musste zugegen sein, als sie seziert wurde. Ich sah ihr Gesicht an, das einst so schön war, mit der melancholischen Lüsternheit, mit dem stillen, glücklichen Lächeln, wenn ich gut zu ihr war. Und jetzt dies grässlich verunstaltete Gesicht, finster, mit einer entsetzlichen Grimasse auf den aufgedunsenen Lippen, und die stieren, höllischen, gläsernen Augen starrten mich an. Ach, es war unsagbar grässlich. Ich bin ohnmächtig geworden. Man hat mich wieder zum Bewusstsein gebracht, und ich musste weiter zuschauen, wie man an ihr das Harakiri vollzog. Man schlitzte ihr den Bauch auf. Ich wurde hinausgetragen, weil ich in Tollwut verfiel. Scharski neigte sich zu Tscherkaski und flüsterte: Siehst du, dies Gesicht steht mir fortwährend vor den Augen. Es war mir so in den Sternen geschrieben, dass meine blutgierige, schaffende Seele gerade dieses Gesicht brauchte, um das zu schaffen, was sie schafft. Meine Musik aus den letzten Jahren ist nichts anderes als dieses fürchterliche Gesicht mit diesen furchtbaren, stieren, gläsernen Augen und der höllischen Grimasse auf den aufgedunsenen Lippen. Hanka! Tscherkaski wand sich vor Schmerz. Hanka! Ich habe sie getötet, um sie in meinem Werk in neuer Schönheit wieder zu gebären. Wie das doch seltsam und furchtbar ist. Ich bin aber todmüde. Irgendeine unbekannte Kraft treibt uns in der Richtung der wildesten Verzweiflung und Schmerzen. Such die seltsamsten Lebensverwicklungen auf, denn das alles soll die Geißel zum Schaffen sein. Und das Entsetzliche ist das, dass uns allein nicht erlaubt ist, es so zu nehmen, wie wir es möchten, sondern wie uns diese unbekannte höllische Macht es zu nehmen befiehlt. Wir haben keinen Ausweg. Und unser ganzes Leben, ein Fehltritt nach dem anderen, ein irrsinniges Herumsuchen und ein nie finden können, wonach man so qualvoll gesucht hat, ein Opfer nach dem anderen als Merkstein auf dem Wege, den wir gehen. Warum? Wozu? Warum, wozu? Scharski dachte tief nach. Die, welche für das Publikum leben und in dem Beifallsklatschen und ehrendem Staunen der Menge ihr Lebens- und Schaffensziel sehen, die wissen dies warum und deswegen. Aber du, der du ganz außerhalb dieser Menge stehst, der du weißt, dass du der Menschheit ein unnützes, ja sogar schädliches Individuum bist, sag mir doch endlich, warum du schaffst. Warum ich schaffe? Eine größere Verachtung konnte nicht Zwift in seinen Gullivers Reisen haben als ich. Und doch muss ich schaffen. Tscherkaski lachte kurz auf. Das ist unser Verhängnis. Aber lassen wir es sein. Ich habe so viel darüber nachgedacht. Ich sehe so klar, dass ich das Rätsel nie lösen werde. Aber genug davon, genug. Diese satanische Natur gebraucht uns, um sich durch unsere Qualen und unseren Schmerz der dummen Menge zu offenbaren. Selbst der Herrgott musste sich eines sichtbaren Gottessohnes bedienen, um sich zu offenbaren. Und was kann man der armen Mutter Erde verargen, dass sie sich uns, der unglücklichen Erdensöhne, bedient, um ihre Geheimnisse auszukramen? Er dachte tief nach. Seltsam, dass der Schmerz allein diese übermächtige schöpferische Stimme besitzt. Die Lust, das Zufriedensein mit sich selbst und der ganzen Welt, das ist nur ein Surrogat. Der Zinseszins, den wir der armen Menschennatur bezahlen. Noch mehr Schmerz, einen noch tieferen Schmerz. Ja, Kasprowitsch hat recht. Tscherkaski raffte sich plötzlich auf und ging hastig und nervös in dem Zimmer herum. Du weißt, ich bin ein Spezialist in allen Schmerzensqualen, hä? Hä? Ich kenne jegliches Martyrium und alle Folterschmerzen. Ich kenne die raffiniertesten Mittel dieser Henkertortur. Aber niemals habe ich einen so unmenschlichen, grässlichen Schmerz gesehen wie vor einem Jahr in San Francisco. Damals habe ich verstanden, was der Tod ist, was der Schrecken des jüngsten Gerichtes und der höllischen Totentanz der Liebe bedeutet. Ich war damals sehr niedergedrückt, traurig, unruhig und die Unrast trieb mich auf die Straße hinaus. Plötzlich sah ich mich in einem dunklen und sehr gefährlichen Stadtteil, denn fortwährend hat man mit mir Zank und Streit gesucht. Aber was ging mich das an? Im Gegenteil, ich wäre glücklich gewesen, wenn mir jemand einen Messerstich zwischen die Rippen und gerade ins Herz gegeben hätte. Plötzlich durchlief mich ein eiskalter Schauer. Hanka! Ich weiß, dass ich diesen für mich heiligen Namen hinausgeschrien habe. Ich dachte nicht daran, dass es unmöglich sei, Hanka in San Francisco zu treffen. Ich weiß auch nicht, ob ich diesen Namen mit der Stimme oder mit meinem Herzensblut hinausgeschrien habe. Nur an das eine erinnere ich mich, dass wir stehen blieben und uns mit unendlichem Schmerz anstarrten. Ihr Gesicht war verschleiert, nur ihre Augen habe ich gesehen, Hankas Augen. Wie lange wir uns gegenüberstanden, weiß ich nicht. Ich bemerkte nur eine Handbewegung. Sie ging schnell voran und ich hinter ihr. Ein Traum, eine Vision, das weiß ich nicht. Das eine weiß ich, dass ich gar nicht verwundert war. Ja, das war wirklich Hanka. Ich erkannte wie im Hellsehen deutlich jede ihrer Bewegungen. Hanka hatte so wundervolle, nervöse Bewegungen, die ich so unendlich liebte und die eine zaubersüße Musik auf meine Nerven spielten. Jetzt ist sie über die Straße gegangen, hat das Kleid hochgehoben, um es nicht in dem Straßenkot zu beschmutzen. Ja, das ist Hanka. Sie blieb in dem Haustor stehen und wartete. Ich ging an sie heran. Sie nahm mich an die Hand. Das ist doch die unsagbar feine, weiche, edle Hand von Hanka. Nur Hanka hatte solche Hände. Ich erinnere mich genau an die Berührung dieser Hand. Sie hatte keine Handschuhe. Wir sind in den zweiten oder dritten Stock gestiegen, genau weiß ich's nicht mehr. Und plötzlich bin ich ihr zu Füßen gefallen und mein Herz schrie, Hanka! Aber wieder weiß ich nicht, ob ich es mit der Stimme oder mit dem Herzen geschrien habe. Ich hatte nur das Gefühl, dass in dem Zimmer ein stilles, unsagbar trauriges Lächeln aufblühte. Ich dachte nicht daran, ihr Gesicht zu sehen. Wozu, warum? Ich kannte jeden Gesichtszug, jedes Erzittern und Beben dieses Gesichtchens. Ich saß in dem tiefen Dunkel des Zimmers. Ich brauche ja nicht die Augen zuzuschließen, um es mit der größten Genauigkeit zu sehen. Kein Wort haben wir miteinander gesprochen. Es kam mir vor, als ob sie meine geheimsten Gedanken enträtsle, dass ihr Herz in demselben Takt mit dem meinigen schlägt. Und mit einer so langen gefesselten und unterdrückten Leidenschaft nach Hanka, die ich endlich gefunden habe, habe ich sie an mich gepresst. Und dann, trunkene Wollust, weltvergessene Wollust, weiß ich, was damals mit mir geschah. Jetzt gehe, gehe, sie sprach Spanisch. Und plötzlich fing sie an, in entsetzlichen, hysterischen Spasmen zu lachen. Hanka, Hanka! Sie schrie mit allen Kräften rachgierig diesen Namen aus. Wahrscheinlich musste ich diesen Namen oft genannt haben und sie fühlte, dass ich in ihr eine andere geliebt habe. Sieh zu, hier hast du deine Hanka. Das elektrische Licht erhellte das Zimmer. Ich schrak auf, konnte kein Wort hervorbringen. Ich stierte nur sinnlos auf dieses entsetzliche Gesicht. Das war eine einzige Wunde. Lupus erythematosus hatte es zerfressen und thronte auf ihm in der Form eines Schmetterlings. Die zerfressene Nase bildete den Körper und von der einen und anderen Seite breiteten sich großmächtig die Flügel aus der eiternden, faulenden Haut. Abgrundtiefe, qualerfüllte Augen. Augen, die schon mit dem Feuer des Todes atmeten, klammerten sich an mich fest. Und dieses entsetzliche, faulende Gesicht, noch widriger geworden durch seine Wut, Hass und das Spasmageschrei, heute nur das einzige. Hanka, Hanka, heute war ich zum ersten Mal geliebt. Jetzt endlich kann ich in Ruhe verrecken. Jetzt kann meine Leiche auf dem Kehricht verfaulen. Ich lief davon in wahnsinnigem Schreck und in unmenschlichem Entsetzen. Am nächsten Tage forschte man nach dem Verbrecher, der das Weib ermordet hat. Eine genaue Beschreibung der Person war angefügt. Die Polizei stellte fest, dass ein Selbstmord ausgeschlossen war. »Das ist furchtbar«, flüsterte Charski. Furchtbar, furchtbar. Tscherkassky legte sich auf das Sofa, ermüdet und erschöpft. Langes Schweigen. Wie ich sie grenzenlos liebe, wie ich mich qualvoll nach ihr sehne. Sie nur noch einen Augenblick sehen, nur auf eine Sekunde. Und wieder lief er rasch im Zimmer hin und her. Langes Schweigen. Ich war vor einigen Tagen bei Klinska zu Besuch. Alles Blut strömte Tscherkassky zum Herzen zurück. Und was? Sie sieht sehr schlecht aus. Anfangs hat sie mich fast unfreundlich behandelt. Vielleicht dachte sie, dass ich sie ausforschen will, ob sie nicht im Begriff ist, eine Tollheit zu begehen. Aber sie muss gefühlt haben, wie ehrlich, wie gut und wie mitfühlend ich war. Denn plötzlich fragte sie mich, und er? Sie sah mich unsagbar traurig an. Er ist sehr krank, sagte ich. Er hat eine sehr schwere Lungenentzündung durchgemacht. Sie wurde kreideweiß, ihre Hände zitterten und auf den Lippen hatte sie ein krankes, versteinertes Lächeln. Und jetzt? Fragte sie endlich. Er wird so langsam zu sich kommen, sagte ich. Seltsam, wie sich dieses schwache Weib beherrschen konnte. Es war ein Augenblick, da dachte ich, dass ich sie ohnmächtig in meine Arme auffangen werde. Was weiter? Tscherkassky zitterte wie in einem heftigen Fieberanfall. Nichts weiter. Ihr Mann ist gerade angekommen. Tscherkaskys Gesicht verwandelte sich fortwährend, einmal krebsrot, dann wieder leichenblass. Was fehlt Ihnen? Tscherkassky wurde sehr unruhig. Nichts, ich bin nur sehr erschöpft und noch krank. Lass mich allein sein. Er schloss die Augen zu und schien in Schlaf zu verfallen. Tscherkassky schlich sich leise aus dem Zimmer hinaus. Ende von Abschnitt 6.